Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 21. Gegen Ende des Jahres 1811 begann Westeuropa seine Rüstung zu verstärken und seine Truppen zusammenzuziehen. Und im Jahre 1812 setzten sich diese Streitkräfte in Bewegung. Millionen von Menschen, eingerechnet alle, denen Transport und Verpflegung der Armee oblag, bewegten sich von Westen nach Osten auf Russlands Grenzen zu, an denen seit dem Jahre 1811 die russischen Streitkräfte ebenfalls zusammengezogen wurden. Am 24. Juni überschritten die Heere Westeuropas die russischen Grenzen und der Krieg begann. Das heißt, ein Vorgang, der aller menschlichen Vernunft und aller Menschennatur ins Gesicht schlägt. Der Friede von Tilsit, der Alexander den Ersten und Napoleon nach dem Zusammenbruch Preußens zu Verbündeten gemacht hatte, war keine 5 Jahre alt geworden. In diesem Zeitraum hatte der französische Imperator den Gipfel seiner Macht erreicht. Preußen existierte nur noch von Napoleons Gnaden. Österreich war endgültig bezwungen und durch die neue Ehe des Siegers mit der Kaisertochter aus Wien zudem dynastisch an Frankreich gebunden. Das übrige Europa war entweder direkt Bestandteil des französischen Kaiserreiches geworden oder wurde durch willkürlich geschaffene Staatengebilde indirekt beherrscht. Sogar der Papst befand sich in Napoleons Gewalt. Nur 2 Länder leisteten dem Eroberer noch Widerstand. In den spanischen Bergen und Städten führten Hirten, Bauern und Handwerker einen opferreichen, erbitterten Partisanenkrieg gegen Napoleons Besatzungsarmeen, der in ganz Europa geheime Teilnahme weckte. Und England hielt nach wie vor dem Druck der totalen Wirtschaftsblockade stand, die Napoleon im November 1806 gegen die britische Insel verhängt hatte. Die sogenannte Kontinentalsperre war der eigentliche Streitpunkt zwischen Napoleon und Russland. Alexander I., der sich von Anfang an einer starken, klassenbedingten Opposition des russischen Feudaladels gegen das Bündnis mit Napoleon gegenübergesehen hatte, ignorierte immer offenkundiger seine in Tilsit übernommene Verpflichtung, jeglichen Handel mit England zu unterbinden. Er tat dies angesichts der katastrophalen Folgen der Kontinentalsperre für die russische Wirtschaft. So tauchten immer häufiger über Russland geschmuggelte Waren britischer Herkunft in ganz Europa auf. Kattun, Baumwolle, Indigo, Zucker, Kaffee, Tee, alle möglichen überseeischen Gewürze und zeugten davon, dass Napoleons einzige Waffe gegen England schartig wurde. Zugleich erhöhte Russland die Einfuhrzölle für französische Waren und pointierte damit eine in Frankreich ausgebrochene Wirtschafts- und Handelskrise, die selbst Folge der napoleonischen Politik war. Die Kaufkraft der ausgeplünderten und in ihrer industriellen Entwicklung künstlich gehemmten Länder des Kontinents war rapide gesunken. Die englischen, vor allem überseeischen Absatzmärkte waren gewaltsam verbarrikadiert. Die Kontinentalsperre schlug auf ihren Urheber zurück. In dieser Situation sah Napoleon nur eine Lösung: Russland zur Einhaltung seiner Politik zu zwingen. Nur auf dem Umweg über Moskau erschien ihm auch der Sieg über London möglich. Dieses Ziel vor Augen zog er an der Spitze einer 420.000 Mann starken Armee nach Osten und befahl, während seine Diplomaten die Bereitschaft zu Verhandlungen beteuerten, am Morgen des 24. Juni 1812 den Übergang über den Jemen. Den Zaren erreichte die Nachricht am Abend des nächsten Tages in Wilna, wo er sich schon geraume Zeit bei seinen bedeutend schwächeren Truppen aufhielt, für die außerdem weder ein einheitliches Oberkommando noch ein klarer Operationsplan existierte. Alexander schickte sofort seinen Generaladjutanten Balaschow mit einem persönlichen Schreiben an Napoleon in dessen Hauptquartier. Balaschow wurde jedoch erst 5 Tage später in persönlicher Audienz empfangen. In Wilna, das Napoleon inzwischen kampflos besetzt hatte. Guten Tag, General. Majestät. Ich habe das von Ihnen überbrachte Schreiben Zar Alexanders erhalten und freue mich, Sie zu sehen. Ich habe diesen Krieg nicht gewünscht und wünsche ihn auch jetzt noch nicht. Aber Er wird mir aufgezwungen. Sie wissen, welche Verpflichtungen Zar Alexander in Tilsit und in Erfurt eingegangen ist. Und Sie wissen, wie er sie erfüllt. Auch Ihr Kaiser weiß das. Ich habe ihm meine Ansichten dazu oft genug mitteilen lassen. Aber statt einer befriedigenden Erklärung, einer neuen Vereinbarung, die alle Missverständnisse zwischen uns beseitigt, bekomme ich vom russischen Botschafter die Forderung, ihm seine Pässe auszuhändigen. Gut, ich bin auch jetzt noch bereit, alle Erklärungen entgegenzunehmen, die Sie mir geben können. Sire, l'Empereur, mon maître, wie Euer Majestät gewiss bereits dem Schreiben seiner Majestät des Zaren Alexander entnommen haben, kann der Zar in der bedauerlichen Tatsache, dass Fürst Kurakin völlig eigenmächtig, wie Euer Majestät inzwischen wissen, seine Pässe verlangt hat, keine zureichende Kriegsursache erblicken. Zar Alexander hat das Verhalten unseres Botschafters entschieden missbilligt und ihm Anweisung gegeben, auf seinem Posten zu verbleiben. Russland wünscht keinen Krieg, Euer Majestät. Ich wünsche den Frieden nicht weniger als Zar Alexander. Tue ich nicht seit 18 Monaten alles Erdenkliche, um den Frieden zu erreichen? Seit 18 Monaten warte ich auf eine Erklärung. Und was verlangt man jetzt von mir, um in Unterhandlungen zu treten? Die Zurücknahme der Truppen hinter den Jemen, Majestät. Hinter den Jemen? Also jetzt soll ich meine Truppen hinter den Jemen zurückziehen. Vor 2 Monaten hat man zum gleichen Zweck noch von mir verlangt, ich solle meine Truppen hinter die Oder und die Weichsel zurücknehmen. Und obwohl ich dieser Forderung nicht nachgekommen bin, sind Sie jetzt auch so zu Verhandlungen bereit? Sire. Ein solches Ansinnen wie die Räumung des Gebietes bis zur Oder und Weichsel kann man allenfalls an den Souverän eines Ländchens wie Baden stellen. Aber nicht an mich! Selbst wenn Sie mir Petersburg und Moskau versprechen, könnte ich mich auf solche Bedingungen nicht einlassen. Sie sagen, ich hätte diesen Krieg angefangen. Aber wer hat sich zuerst zu seiner Armee begeben? Zar Alexander und nicht ich. Und jetzt, da ich Millionen ausgegeben habe, da Sie sich mit England verbündet haben und Ihre Lage überaus ungünstig ist, da schlagen Sie mir Verhandlungen vor. Gerade jetzt! Und was bezweckt Ihr Bündnis mit England? Was hat Ihnen England dafür gegeben? Nichts, Euer Majestät. Noch nichts. Mag sein. Es gibt kein Abkommen mit England. Ich versichere Sie, Russland wünscht nichts als den Frieden. Ich weiß. Wie es heißt, sollen Sie sogar mit den Türken Frieden geschlossen haben. Ja, so ist es. Ohne die Moldau und die Walachei zu bekommen. Ich hätte Ihrem Kaiser diese schönen Provinzen ebenso gegeben, wie ich ihm Finnland gegeben habe. Aber wie die Dinge jetzt stehen, wird er sie wohl nie zu sehen bekommen. Und dabei hätte er Russland vom Botnischen Meerbusen bis an die Donaumündung zu einem geschlossenen Herrschaftsgebiet erweitern können. Katharina die Große hätte nichts Gewaltigeres zustande bringen können als das. Akelborenje. Kelborenje. Welch herrliche Regierungszeit hätte die Zeit des Kaiser Alexander sein können. Wenn Majestät erlauben... Was hätte er nur wünschen und suchen können, was meine Freundschaft ihm nicht gewährt hätte? Aber nein! Er hielt es für besser, sich mit Leuten zu umgeben, die meine Feinde sind. Und mit was für Leuten? Stein, Armfeld, Benningsen, Winzigerode. Stein ist ein Verräter und aus seinem eigenen Vaterland vertrieben. Armfeld, ein Wüstling und Intrigant. Winzigerode, ein geflüchteter Untertan Frankreichs. Benningsen ist etwas mehr Soldat als die anderen, trotzdem taugt er nichts. Er hat 1807 bei Friedland nicht die geringsten Leistungen vollbracht und müsste Zar Alexander eigentlich noch in schauderhafter Erinnerung sein. Ja, wenn sie wenigstens was taugten, dann könnte man sie noch verwenden, aber nicht einmal das. Sire. Sie taugen nichts, weder im Kriege noch im Frieden. Was tun Sie denn? Was tun Sie denn, alle diese Höflinge? Pfühl proponiert, Armfeld opponiert, Benningsen kontrolliert und Ihr Kriegsminister Barclay, der eigentlich operieren sollte, weiß nicht, wozu er sich resolvieren soll. Der Feldzug dauert jetzt schon 1 Woche und Sie haben nicht einmal Wilna zu decken gewusst. Der einzige Soldat unter Ihren Generälen ist Bagration. Er ist dumm, aber er hat Erfahrung, Augenmaß und Entschlusskraft. Und was für eine Rolle spielt Ihr junger Kaiser in dieser unsympathischen Gruppe? Man kompromittiert ihn und schiebt ihm die Verantwortung für alles zu. Ein Herrscher darf nur dann bei der Armee sein, wenn er gleichzeitig Feldherr ist. Der Krieg ist mein Handwerk. Seine Sache ist es, sein Land zu regieren, aber nicht Truppen zu kommandieren. Warum hat er so eine Verantwortung auf sich genommen? Sie sagen nichts. Ja, ich weiß. Ihre Armee ist in zwei Teile gespalten und aus den polnischen Provinzen verjagt. Ihre Armee mordet. Im Gegenteil. Euer Majestät, die Armee glüht vor Verlangen. Ich weiß. Ich weiß alles. Ich kenne die Zahl Ihrer Bataillone genauso gut wie die meiner eigenen. Sie haben nicht einmal 200.000 Mann. Ich habe dreimal so viel. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich 530.000 Mann diesseits der Weichsel habe. Von den Türken haben Sie keine Hilfe zu erwarten. Und die Schweden. Nun, es ist Ihr Schicksal, von wahnsinnigen Königen beherrscht zu werden. Ihr früherer König war verrückt. Sie haben sich an seiner Stadt einen anderen genommen, den Bernadotte. Und sofort hat auch er den Verstand verloren. Denn ein Schwede muss wahnsinnig sein, um ein Bündnis mit Russland zu schließen. Verzeihen, Euer Majestät, mit Russland im Bündnis ist Schweden eine unangreifbare Insel. Ach, was können diese Bundesgenossen alle denn gegen mich ausrichten? Und wenn sie Preußen gegen mich aufwiegeln, dass sie es nur wissen, so radiere ich es weg von der Karte Europas. Dass sie es nur wissen! Jawohl! Ich werfe sie hinter Düna und Dnieper zurück und richte gegen Russland jene Barriere wieder auf, deren Zertrümmerung Europa in verbrecherischer Blindheit zugelassen hat. Jawohl! Dieses Schicksal werde ich Ihnen bereiten. Das haben Sie damit gewonnen, dass Sie meine Freundschaft verschmäht haben. Und welch herrliche Regierungszeit hätte Ihr Herr indessen haben können. Auf unserer Seite hält man die Lage keineswegs für so düster, Majestät. Im Gegenteil. Euer Majestät. Hut und Handschuhe. Ich will Sie nicht länger aufhalten, General. Versichern Sie Kaiser Alexander in meinem Namen, dass ich ihm ebenso ergeben bleibe wie früher. Ich kenne ihn genau und weiß seine überaus hohen Qualitäten zu schätzen. Meinen Brief an den Zaren bekommen Sie noch. Nach allem, was Napoleon zu ihm gesagt hatte, war Balaschow überzeugt, dass er ihn nicht mehr zu sehen wünschte, sondern ihm als einem Parlamentär, den er beleidigt und, was noch schwerer wog, zum Zeugen seiner unschicklichen Heftigkeit gemacht hatte, geradezu aus dem Wege gehen werde. Aber zu seiner Verwunderung erhielt Balaschow noch am selben Tage eine Einladung zur Tafel des Kaisers. Napoleon begrüßte ihn heiter und freundlich, sein Auftreten war völlig frei von Verlegenheit. Bei Tisch wandte er sich häufig an ihn und behandelte ihn so, als gehöre Balaschow zu den Herren seines Hofes, die für seine Pläne eine lebhafte Teilnahme empfinden und sich über seine Erfolge freuen mussten. Nach Tisch begab man sich, um den Kaffee zu nehmen, in Napoleons Arbeitszimmer, das noch vor 4 Tagen das Arbeitszimmer Zar Alexanders gewesen war. Und Napoleon brachte das Gespräch schließlich auch auf Moskau. Wie viele Einwohner hat Moskau? Wie viele Häuser? Und wie viele Kirchen hat es eigentlich? Mehr als 200 Kirchen. Wozu eine solche Unzahl von Kirchen? Die Russen sind sehr fromm. Ein Übermaß von Klöstern und Kirchen ist immer ein Zeichen für die Rückständigkeit eines Volkes. Kulinkur? Ganz Ihrer Meinung, Sir. Jedes Land hat seine Sitten. Aber in ganz Europa gibt es nirgends etwas Ähnliches. Doch. Ich bitte Euer Majestät um Verzeihung. Außer in Russland gibt es, glaube ich, auch in Spanien sehr viele Klöster und Kirchen. Und durch welche Städte führt der direkte Weg nach Moskau, General? Wie jeder Weg nach Rom, Majestät, führt auch jeder Weg nach Moskau. Es gibt da sehr viele Wege, sehr viele. Unter ihnen auch den über Poltawa, den seinerzeit das schwedische Heer Karls XII. Eingeschlagen hat. Und die Straße von Petersburg nach Moskau befindet sich jedenfalls in einem ziemlich schlechten Zustand. Habe ich recht? Mag sein. Nun gut. Sind die Pferde für den General bereit? Der Befehl war erteilt. Geben Sie ihm Pferde aus meinem Stall. Er hat einen sehr weiten Ritt vor sich. Der Brief, den Balaschow mitbekam, war Napoleons letztes Schreiben an Alexander. Alle Einzelheiten der Unterredung wurden dem russischen Zaren genau berichtet und der Krieg begann. Den jungen Fürsten Andrei Balkonski erreichte die Nachricht vom Kriegsausbruch in Bukarest. Er hatte sich wenige Tage, nachdem sein Freund Pierre ihm die vergebliche Bitte Nataschas um Verzeihung überbracht hatte, an die türkische Front versetzen lassen. Einmal, weil er glaubte, Anatol Koragin hier finden und stellen zu können, zum anderen, weil er hoffte, den Schmerz, den ihm der Treuebruch seiner Braut bereitete, im vertrauten Militärdienst am ehesten zu überwinden. Beide Hoffnungen schlugen fehl. Sofort nach Eintreffen der Kriegsnachricht bat Fürst André deshalb um Versetzung zur Westarmee und Kutusow, in dessen Stab er als General vom Dienst tätig gewesen war, schickte ihn wohlwollend mit einem Auftrag in das Hauptquartier des Zaren. Auf dem Weg in das Feldlager an der Drissa machte Fürst André einen Abstecher nach Lysir Gori, um den Sohn, den Vater, die Schwester wiederzusehen. Äußerlich war hier alles beim Alten, aber die menschlichen Beziehungen erschienen ihm eigenartig gespannt. Und tatsächlich beklagte sich der alte Fürst bereits am ersten Abend bitter über Prinzessin Maria, über ihren Aberglauben und ihre Lieblosigkeit gegen Mademoiselle Bourienne, die doch die einzige wirklich anhängliche Person in diesem Hause sei. Wenn ich krank und elend bin, so liegt das nur an deiner Schwester. Den ganzen langen Tag reizt und ärgert sie einen, mit voller Absicht. Und dein Sohn wird restlos verdorben durch sie, verzärtelt, dass man es nicht mit ansehen kann. Ein Fürst Balkonski, der Angst vor Pferden hat. Entsetzlich, dass ausgerechnet ich mit so einer Tochter gestraft sein muss. Warum sagst du nichts? Denkst wohl auch, dein Vater ist ein alter Dummkopf, wie? Na, was ist? Wenn Sie mich fragen, ich wollte nicht davon anfangen, aber wenn Sie mich fragen, so will ich Ihnen offen sagen, wie ich darüber denke. Wenn es Unstimmigkeiten und Spannungen zwischen Ihnen und Maria gibt, so kann ich ihr nicht die Schuld daran geben. Ich weiß, wie Maria sie liebt und verehrt. Wenn es Unstimmigkeiten und Spannungen gibt, so liegt die Schuld nur bei dieser wertlosen Frauensperson, die wirklich nicht die geeignete Gesellschafterin für meine Schwester ist. Gesellschafterin? Was heißt Gesellschafterin, mein Junge? Was? Hast dich also schon mit Maria darüber ausgesprochen, was? Aber lieber Vater, ich habe mir kein Richteramt anmaßen wollen, aber Sie haben mich nach meiner Meinung gefragt. Und so habe ich denn gesagt, was ich immer sagen werde. Dass nämlich Prinzessin Maria keine Schuld hat, sondern schuld sind. Schuld ist diese Französin da. Aha. Also ich? Ich bin schuld. Das ist gut. Sehr gut. Hinaus! Hinaus! Und dass du dich hier nie wieder sehen lässt! Du fährst wirklich schon, André? Gott sei Dank, dass ich fahren kann. Es tut mir sehr leid, dass du nicht auch weg kannst. Wie kannst du nur so reden? Und gerade jetzt, wo du in diesen fürchterlichen Krieg gehst und er schon so alt ist. Mademoiselle Bourienne sagte vorhin, er habe nach dir gefragt. Mein Gott. Und wenn man bedenkt, was und wer, welche nichtswürdigen Kreaturen einen unglücklich machen können. André. André, ich verstehe dich ja. Ich bitte dich nur um eins. Ich flehe dich an. Glaub nicht, dass Menschen dir Leid zugefügt haben. Die Menschen sind nur seine Werkzeuge. Leid wird uns von ihm geschickt, nicht von Menschen. Wenn du meinst, jemand ist schuldig geworden an dir, so vergiss das und vergib ihm. Wir haben kein Recht zu strafen. Und dann wirst du empfinden, welche Seligkeit im Vergeben liegt. Wenn ich eine Frau wäre, vielleicht, Maja. Das Verzeihen ist die Tugend der Frauen. Ein Mann kann und soll nicht vergeben und vergessen. André, Andriuscha, bleib wenigstens noch einen Tag. Ich weiß, wie unglücklich Vater sein würde, wenn du abfährst, ohne dich mit ihm versöhnt zu haben. Beruhige dich, Mascha. Ich habe wahrscheinlich bald wieder Gelegenheit, vorbeizukommen. Ich werde ihm schreiben. Je länger ich jetzt noch bleibe, desto unheilbarer wird alles. Glaub mir. Leb wohl, Mascha. Ich muss fahren. Adieu, André. Und denk daran, dass alles Unglück von Gott kommt und dass die Menschen nie daran schuld sind. So ist es richtig. Sie, ein bemitleidenswertes, schuldloses Geschöpf, bleibt einem irrsinnig gewordenen Greis preisgegeben. Der Alte fühlt selbst, dass er Unrecht tut. Aber er kann nicht aus seiner Haut heraus. Mein Junge wächst daran und freut sich seines Lebens. Und das Leben wird ihn zu einem Menschen machen, wie wir alle sind. Betrogene oder Betrüger. Ich gehe zur Armee, ohne zu wissen, warum. Und will einen Menschen treffen, den ich verachte. Und ihm die Möglichkeit geben, mich zu töten und hämisch über mich zu triumphieren. So ist's recht. Krieg und Frieden von Lew Tolstoi, Episode 21. Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Waltraud Kramm als Maria Bolkonskaja, Herbert Große als Fürst Bolkonski, Fred Alexander als Napoleon, Walter Kröter als Balaschow, Generaladjutant des Zaren, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.